Gut so. Ihr könnt das Kielholz am Bug noch etwas härter wölben. Aber überdeht das nicht. Asson. Master Asson. Hier bin ich. Du wirst gesucht, größter aller Master. Einer aus dem fernen Sturm zur Zaus Norden ist da. Was will er? Na, ich weiß nicht, Master. Er nennt sich Rana oder Raga oder so ähnlich. Hm? Die haben ja immer so putzige Namen, die aus der vom Eis umhüllten Nacht. Hm? Schick ihn zu mir. Ja. Und nimm gleich das Eisen und diese Zeichnung hier mit in die Schmiede. Sie sollen sich beeilen. Ja, großer Master. Genug jetzt mit dem Kielholz. Es soll ja noch federn bei einem Aufprall. Was willst du, Jubas? Das Verzeichnis der Besatzung für das neue Schiff, Vater. Alles beisammen? Nein. Bootsleute und Steuermann fehlen noch. Beim Theos, es muss doch wohl noch möglich sein, Bootsleute und Steuermann zu finden. Du bist nicht der Einzige, der Schiffsleute sucht, Vater. Dann nimm Männer aus den Kolonien. Willst du einen Erdmenschen zum Schiffsführer machen? Zum Schiffsführer natürlich nicht. Was ist los? Du heißt Aton? Der bin ich. Ich bin Ragnar. Ach, der Mann aus dem Eisland. Ich hörte, du suchst einen Steuermann. Habt ihr im Norden keine Schiffe mehr, auf denen ihr fahren könnt? Schiffe genug. Aber auch genug gute Steuerleute. Euch hier scheinen sie zu fehlen. Hm? Warum willst du ausgerechnet eines meiner Schiffe fahren? Weil deine Schiffe den meisten Gewinn bringen. Die besten Steuerleute fahren für dich. Es ist Mittag, Vater. Du musst nach Asgard. Zu den Göttern? Nein, zum König. Und wie ist das nun mit uns? Tja, ich weiß nicht. Ich muss jetzt los. Was meinst du, Juvas? Ich würde ja sagen. Lass ihn erst mal berichten, welche Reisen er gemacht und welche Schiffe er geführt hat. Wenn du dann auch der gleichen Meinung bist, kann er den Vertrag unterzeichnen. Vielleicht kennt er auch noch zwei gute Bootsleute. Daran soll es nicht fehlen. Empfiehl mich den Göttern. Du mich ebenso? Du mich ebenso, Vater. Und sieh zu, dass der Bau hier vorankommt. In Wochen soll das Schiff schwimmen. Ich kümmere mich darum. Mehr als 10.000 Jahre ist es her, dass dieses Gespräch geführt wurde. Auf einer Insel, so groß wie Nordafrika und Kleinasien zusammen. Einer Insel also, die ein eigener Erdteil war. Diesen Kontinent aber gibt es nicht mehr. Er hieß Atlantis. Jahrhundertelang stritten sich Laien und Gelehrte, ob es ihn überhaupt je gegeben hat, ob die Geschichte von Atlantis nicht nur ein Märchen ist. Heute weiß man, es muss Atlantis gegeben haben. Es sprechen so viele Hinweise dafür. In einem Krimi würde man sagen, Indizien, dass niemand mehr an der Existenz einer vorgeschichtlichen Hochkultur zweifeln kann. Dann aber muss eine ungeheure kosmische Katastrophe in jener grauen Vorzeit die Erde getroffen haben. Sie geriet ins Wanken, die Pole verschoben sich, der amerikanische Kontinent hob sich an seiner Westseite 2000 Meter hoch aus dem Pazifischen Ozean und versank dafür mit einem hunderter Kilometer breiten Uferstreifen seiner Ostküste tief im Atlantik. Weite Strecken Sibiriens verschwanden über Nacht unter Schnee und Eis. Mammute, die nördlichen Elefanten der Vorzeit, wurden von Schnee und Eis überrascht und eingefroren. Nordeuropa dagegen wurde vom Eis befreit. Die Nordsee dehnte sich aus. Die Landbrücke zwischen Frankreich und England versank in den Fluten des Kanals. Selbst heute, bei einer Weltbevölkerung von 4 Milliarden Menschen, würden wahrscheinlich nur einige Tausende eine solche Erdkatastrophe überleben. Einige Bergstämme in den Anden und im Himalaya vielleicht. Von all unserer Kultur und Zivilisation bliebe dabei kaum etwas übrig. Tritt näher, Asson. Ich habe mit dir zu reden. Ja, mein König. Du weißt, dass ich dich strafen könnte. Nein, das weiß ich nicht. Nur wir, die 10 Könige von Aslandis, haben das Recht, uns Söhne der Asen zu nennen. Ich habe mich nie genannt. Mein Vater nannte mich Asensohn, weil er wollte, dass ich ein getreuer Sohn meiner Götter werden sollte. Im Übrigen aber sind wir alle Kinder der Götter. Mein Großvater wurde von einem Sohn der Asen gezeugt. Und ich kenne keine Familie hier im Lande der Asen, bei der das niedere Blut der Erdenmenschen nicht durch das Blut der Götter erhöht wurde. Führst du deine Schiffe so gut, wie du zu reden weißt? Ich hoffe besser, mein König. Man sagt, du seist der beste Schiffsmeister von Aslandis. Ich habe viele Schiffe gebaut und wenige verloren. Das ist der Grund, weshalb ich dich rufen ließ. Ich möchte, dass du die königliche Flotte führst. Wohin, Herr? In das kleine Meer zwischen Europa und Afrika. Die Erdenmenschen an den Küsten dieses mittleren Meeres lehnen sich auf gegen die Macht der Götter. Diese Erdenmenschen, die wir Wahnen nennen, sind nichts als törichte Rebellen. Wir brauchen nicht sie, aber sie brauchen uns. Eine starke Hand, die sie führt. Reich ist unser Land auch ohne sie. Wir haben unsere gewaltigen Kanäle, die alle Felder bewässern und die uns 2 Ernten im Jahr bescheren. Wir haben den warmen Meeresstrom aus dem Westen, der uns ein Klima bringt, unter dem die Menschen und Tiere gedeihen wie sonst nirgendwo auf der Welt. Sagst du zu mir, gehe hin und hole Reichtum nach Aslandis, so fahre ich und hole Weizen und Erz. Sagst du zu mir, gehe hin und zeige den Wahnen die Macht der Götter, so fahre ich und kämpfe. So trägst du deinen Namen wohl zurecht. Asson, getreuer Sohn der Asen. Bereite die Flotte vor. In 3 Wochen soll sie mit 200 Schiffen den Hafen verlassen. Die Flotte, die der König von Atlantis aufbieten konnte, war gewaltig. Plato richtete von 1200 Schiffen. Plato ist jener griechische Philosoph und Schriftsteller, dem wir die erste Nachricht über den versunkenen Erdteil verdanken. Plato lebte von 427 bis 347 vor Christi Geburt, vorwiegend in Athen. Aas aber, der Mann von Atlantis, ist inzwischen auf seinem Weg zum Mittelmeer mit den Schiffen des Königs vor der Meerenge von Gibraltar angekommen. Hinter uns wird es schlimm schwarz, großer Massa Asson. Schwarz wie die götterlose Nacht, die den Königen die göttliche Sonne entwendet. Ja, Yusuf, es kommt Sturm auf. Halt ihn fern von uns, göttlicher Master. Ich mach keinen Sturm, wenn ich auf dem Wasser bin. Er verschlingt die Lebenden und ersäuft die Toten. Ragnar. Meister. Signal an alle Schiffe. Großsegel reffen und die Ruhweiten und dritten Deck einziehen. Wir stehen kurz vor der Meerenge. Die Wirbel machen sich bereits bemerkbar. Der Sturm wird uns helfen. Carlsson! Signalruf an alle! Segel! Ruder im zweiten und dritten Deck einziehen! Signal an alle! Abstände halten und zusammenbleiben! Anruf an Aran! Kurs halten! Festhalten! Die Brecher kommen! Gut so! Position halten. Wenn der Wind so bleibt, sind wir bald am Ziel. Es gilt heute als sicher, dass die Bewohner des alten Atlantis hervorragende Seeleute waren. Aber auch andere bedeutsame Kenntnisse müssen in jener Hochkultur gewachsen sein, allem mathematische, astronomische und technische Kenntnisse. Den Überlebenden von Atlantis, den Noahs der Sintflut, gab dieses überlegene Wissen in einer feindlich primitiven Umwelt göttergleiche Macht. Darum hüteten sie ihre Kenntnisse als heiliges Geheimnis, vererbten sie ihren Kindern und Kindeskindern, die dann, als nach Jahrtausenden die Erde sich wieder mit Menschen füllte, als Könige und Priester zu Schöpfern neuer Kulturen wurden. Unterschiedlich wie unter verschiedenen klimatischen Bedingungen die Bevölkerungszahl so zeitlich differenziert, wuchsen auch diese neuen Kulturen. Aber eines war ihnen gemeinsam. Immer gab es nur wenige Wissende. In der Höhe des heutigen Libyen hatte Ason seinen Steuermann mit einem Boot ans Ufer geschickt und fragte ihn bei seiner Rückkehr: Nun, Ragnar, wie viel Tribut zahlen Sie? Merkwürdige Geschichte. Soweit ich von Yusuf hörte, war von Unterwerfung und Tribut nicht die Rede. Frag Yusuf selbst. Ich konnte das Weib ja nicht verstehen. Was hast du mit einem Weib zu schaffen, Yusuf? Verzeih deinem Sklaven, Göttlicher. Aber der König dieses Volkes ist tot und seine Mutter, Achata Mechta, trat als Königin an seine Stelle. Ein Weib als Königin? Verrückt, diese Erdenmenschen. Sollte ich in 2 Stunden nicht zurück sein, so geh zu dem schwarzen eisernen Kasten in meiner Kajüte und drück den mittleren Hebel nach unten. Die Götter werden uns dann zu Hilfe. Ich werde die Götter nicht bemühen. Mit den Kriegern dieser Agasa Meshta werden wir auch ohne die Götter fertig. Wenn die alten Überlieferungen richtig gedeutet werden, gab es vor Jahrtausenden bereits eine Nutzung der Elektrizität und eine Art von Sprengkörpern. Aber es waren ausschließlich die Götter, die Blitze schleuderten oder mit rollendem Donner eine ganze Stadt von der Erde tilgten, die als gefiederte Schlangen über den Himmel zogen oder als blinkende Pfeilspitze einen Falken gleich durch die Luft stießen. Sage dieser Königin, dass ich dein Herr und der Herr der ganzen Flotte bin. Sage ihr, dass ich Ason, der Schiffsmeister des Königs von Atlantis bin. Und sage ihr, dass ich gekommen bin. Es ist nicht nötig, dass du dich bedienst des Mundes Dolmetschers, o Sohn der Asen. Ich deine Sprache verstehe. Aber Ragnar, mein Steuermann... Ich nicht sprechen mit einem Knecht. Königin nur sprechen mit König. Wer ein Schiff des Königs von Atlantis steuert... ist so gut ein König, wie du eine Königin bist. Für dieses Wort, ich könnte dich lassen töten. Die Götter würden dich strafen. Die Sonne, die nach der Nacht aus dem Meer steigt, würde dich und dein Volk nicht mehr finden. Achata Mechta und ihr Volk immer waren gehorsam gegen Götter. Wir gehorsamen unsere Götter, ihr eure Götter. Eure Dämonen sind keine Götter. Unsere Götter sind unsere Väter. Sie entstammen der Sonne und wir entstammen ihrem Samen. Ihnen gehört die Welt. Und wer sich ihnen widersetzt, den strafen sie mit Feuer und Blitz. Achata Mechta und ihr Volk sich nie widersetzen den Göttern. So liefere ihnen den 10. Teil des Getreides, das ihr erntet. Achata Mechta, versteh. Eure Götter, arme Götter, mit viel Hunger. Geben viel gut Essen für eure Götter. Ferner verlangen wir alles Gold, das je in euer Land kam, hier gefunden wurde oder gefunden wird. Was bekommen mein Volk, wenn dir geben alles Gold? Nichts. Du gibst es, weil es nicht dir, sondern den Göttern gehört. Kein Sterblicher darf das Metall der Götter nutzen. Haben die Sehne der Sonne sonst noch einen Wunsch? Hast du Kinder? Achata Mechta hatte 12 Kinder, aber alle tot. So bekomme ich 10 Jünglinge und 10 Mädchen der vornehmsten Familien deines Landes. Unsere Kinder sollen sein deine Sklaven? Nein, sie gehören den Göttern. Was die Götter mit ihnen wollen? Solange ihr Göttern gehorsam seid, sind eure Kinder Gäste der Götter. Und das geht ihnen besser als manchem Sterblichen. So ihr aber ungehorsam seid und dem Willen der Götter trotzt, werden eure Kinder sterben. Wie können Kinder sein Gäste von Götter, wo keiner sieht? Wir sehen unsere Götter. Wir sprechen mit ihnen. Sie leben mit unseren Königen, die ihre Söhne sind, auf Asgard, dem Garten der Asen. Oder wie mein Steuermann und die Männer aus dem Norden sagen, dem Garten der Aten oder Äten. Wo ist dieser Garten der Äten? Er ist ein Teil unseres Landes Aslandis, das gegen Mitternacht, dort, wo im Westen die Sonne versinkt, hinter jenen Felsen liegt, die wie ein großes Tor den Weg aus diesem mittleren Meer hier öffnen. Jenseits dieses Felsentores ist ein Meer viel, viel größer als dieses hier, und mitten in ihm liegt Aslandis. Und auf Aslandis ist der Garten der Götter und ihre Wohnung auf einem Berg, der größer ist als alle Berge, die du dir vorstellen kannst. Und dieser Berg ist ein Vulkan. Was ist Vulkan? Das ist ein Berg, in dessen Innern die Feuer der Erde brennen. Und der Rauch dieser Feuer steigt ewig empor wie ein gewaltiger Baum, der den Himmel trägt. Im Schatten dieses Weltenbaumes ruhen die Götter und mit ihnen alles Wissen, alle Kenntnis der Welt. Und in seinem Schatten wurden wir Menschen gezeugt. Sterbliche wie ihr, aber ähnlicher den Göttern, aus deren Samen wir stammen. Und dort, wo der Weltenbaum steht, wo die Götter wohnen auf dem Berg, dort sollen leben unsere Kinder. Die Vornehmsten unseres Landes sind stolz, wenn ihre Kinder aufgenommen werden auf Asgard, wo die schönsten Mädchen erwählt werden zu Bräuten der Götter und die klügsten der Knaben Erkenntnisse empfangen, die allen anderen Sterblichen verschlossen werden. Werden wir wieder unsere Kinder? Kaum einen wüsste ich, der Asgard freiwillig den Rücken gewandt hätte, der je hätte wieder verlassen wollen, die Welt der Götter. Ich höre sie sprechen aus deinem Mund, deine Götter. Ich dir glauben, du groß, deine Götter allmächtig. Deine Götter seien meine Götter. Ihnen gehören Gold und Ernte. Wir ihnen geben Kinder, sie schicken Gnade zu Achatamächter und ihrem Volk. Und wie nun Achatamächter, so hielten auch andere spätere Menschen, ja sogar ganze Kulturen an dem Glauben fest, dass man Jünglinge und Mädchen opfern müsse, um die Götter gnädig zu stimmen. So gewiss aber konnte Aeson seinen Willen nicht überall mit friedlicher Überredung durchsetzen. Oft mussten die überlegenen Waffen entscheiden. Und die Eisenschwerter und Pfeilspitzen der Männer von Atlantis waren weit überlegen den Steinwaffen und Kriegerhorten der übrigen Erdbevölkerung jener fernen Zeit. Auch Pferde und Streitwagen setzten die Atlanter ein, wie erst 6000 Jahre später die Hethiter. Aber obwohl die Hethiter erst 1800 vor Christus in der heutigen Türkei zu einem für die Historiker wahrbaren Volk heranwuchsen und obwohl für die Hethiter das Meer demzufolge im Westen lag, die Sonne aus ihrer Sicht also im Meer unter und nicht aufging, beteten sie noch wie 1000 Jahre zuvor die Menschen von Atlantis? Des Himmels Sonnengott, der Menschheit Hirte, du steigst aus dem Meer empor, des Himmels Sonne, hinauf zum Himmel wandelst dahin, des Himmels, den wilden Tier des Feldes, sprich recht du, Sonnengott, Tag für Tag. Und jetzt rudert an, den Nil hinauf. O Master, schau nur. Immer neue Jahren ziehen heran. Die entsetzlichen Feinde werden immer. Es würden bald schon über 100.000 sein, die unsere mit schrecklichen Steinschleudern und spitzen Spießen harren, um uns alle samt und sonders zu töten. Meister Erhabener, lasst uns umkehren, den Nil hinunter. Noch ist er nicht verschlossen, der Nil, nicht? Noch können wir auf ihn der grauenvollen Heeresmacht der schlimmen Menschen dieses Landes entkommen. Du stammst doch selbst aus diesem Land. Oh, ich sage mich los, Master Asson. Ich habe mich schon längst losgesagt von diesen Barbaren. Lasst uns umkehren, Göttlicher, lasst uns umkehren. Wir wollen nichts zu tun haben mit diesen. Was hast du vor, Arthur? Wir werden sie hinter unseren Schiffen her sich müde hetzen lassen, einen Tag und eine Nacht. Dann kommen wir zu einer großen Ebene, wo sie ihre Könige bestatten. Dort werden wir sie schlagen. Ich werde die Ruderer regelmäßig ablösen und Sorge tragen, dass sie morgen ausgeruht sind. Nimm den Wind zu Hilfe. Er steht uns günstig. Signal an alle Schiffe. Setz Segel! Sie können den Wettlauf mit dem Wind nicht durchhalten. Sollen wir nicht die Fackeln löschen? Dann sehen sie nicht mehr, wo Schiffe sind und geben es vielleicht auf. Sie sollen nicht aufgeben. Ich will sie hetzen, so lange wie möglich. Sie sollen vor der Schlacht kaum zur Ruhe kommen. In 3 Stunden wird es Tag. Bis dahin haben wir genügend Vorsprung, um mit 30.000 Mann an Land gehen zu können. 10.000, das heißt alle Bogenschützen, bleiben auf den Schiffen, die alle 200 hintereinander dicht am Ufer liegen werden. Du, Ragnar, führst unsere 18.000 Schwertkämpfer und stellst sie so auf, dass sie in 3 langen Reihen vom Ufer weg in die Ebene hinein einen rechten Winkel zu unseren Schiffen bilden. 3 dünne Reihen gegen diese Horden, die in dichten Pulks angestürmt kommen? Gerade weil sie in dichten Haufen kommen, kannst du damit rechnen, dass von 50 Männern nur die 10 bis 12 Vordersten an unsere Schwertkämpfer herankommen. So gleichen wir die zahlenmäßige Überlegenheit aus. Allerdings hast du recht, es darf ihnen an keiner Stelle der Durchbruch gelingen. Stell die 3 Reihen also mit 15.000 Mann und behalte 3.000 als Reserve zurück. Sie werden auf die Mitte losstürmen, um hier durchzubrechen und uns nach den Seiten aufzurollen. Sie sollen auf die Mitte losstürmen. Und wenn sie am Mann sind und sich festgebissen haben, dann schwenkst du mit deinem linken Flügel zu einem Viertelkreis herum und drückst sie zu den Schiffen hin. Und von dort her werden wir sie mit Pfeilen bespicken, dass sie aussehen sollen wie gestachelte Schweine. Oh, erhabener Meister, welch ein göttlicher Plan. Wenn sie merken, dass ich von der Seite komme, werden sie versuchen, sich nach rückwärts der Umklammerung zu entziehen. Dazu werden sie keine Zeit und Gelegenheit mehr haben. Mein Sohn Juvas wird mit den Reitern und Streitwagen hinter deinem linken Flügel aufgestellt sein. Er wartet dort, bis du die Einschließung beginnst. Im gleichen Augenblick wird er deine Truppe in einem weiten Bogen umrunden, um dann weit ausholend von hinten mit seinen Reitern und Streitwagen in die Reihen der Feinde zu brechen. So drücken wir die 100.000 von allen Seiten zum Ufer hin, wo unsere Bogenschützen reiche Ernte haben werden. Ein grausamer Plan. Ja, aber danach wird es in diesem Land keine Krieger mehr geben, die es wagen, sich gegen die Götter zu erheben. Aber gegen unsere eisernen Schwerter kommen sie nicht an. Dort in der Mitte haben sie bereits in unsere 2. Reihe eine Lücke gerissen. Du hast recht. 200 Schaften sollen das Loch stopfen. Reiter, reite zur 10. und 11. Hundertschaft. Beide im Eilmarsch dort zur Mitte. Ich gehe mit nach vorn. Wozu? Feindlicher Anführer kämpft dort. Das ist die Dummheit der Barbaren. Auf diese Weise hat er kaum einen Überblick. Dich brauche ich noch hier. Die Schwenk deines linken Flügels ist ausgeführt, ausgezeichnet. Und da, Juvas ist bereits im Rücken der Feinde. Ah, er stellt die Streitwagen in Keilform, die Reiter in mehreren Linien dahinter. Wenn er doch nur so schlau wäre und in der Ebene tiefer staffeln würde, um deiner offenen Flanke zu Hilfe zu kommen. Aetius, das wird bald nötig sein. Schau, sie scheinen unsere Absicht gemerkt zu haben. Reiter, Reiter! Hier, Meister! Zu Juvas, er soll endlich angreifen, oder ich stoße ihm eigenhändig mein Schwert in die Brust. Unsere Flanke kommt ins Wanken. Was treibt denn Juvas jetzt? Die Götter mögen ihn verfluchen. Jetzt lässt er den rechten Flügel des Streitwagenkeils nach vorn schwenken und alles im Schritt. Und da, eine Hundertschaft aus den Reitern heraus und schickt sie nach rechts in die Ebene. Er muss wahnsinnig geworden sein. Reiter! Alter. Zu den Schiffen! Sie sollen so dicht wie möglich heran an die Ufer, damit die Bogenschützen endlich zum Zuge kommen. Ab! Vielleicht können wir den Feind dadurch verleiten, sich mehr den Schiffen zuzuwenden und den Druck von der Flanke zu nehmen. Zu spät. Unsere Reihen in der Flanke lösen sich. Jetzt geh, Ragnar, geh! Nimm 500 Schaften mit! Rette mir die Flanke, geh! Reiter! Hol dir die 7. und 9., die 13., 14. und 15. Hundertschaft. Mir nach! Wenn wir zu spät kommen, da sie fliegen. Die feindlichen Haufen im Hintertreffen lösen sich bereits zu Verfolgungs- und Einzelkämpfen. Ju, was? Da, jetzt kommt er, jetzt! Die Streitwagen im Galopp, den rechten Flügel vorn, durch die aufgelösten Scharen der Feinde durch. Die Wagen mähen alles nieder. Oh, Juwas, das war es also, was er wollte. Ich habe ihm Unrecht getan. Und seine Reiter hinterher, das Zentrum der Feinde, wankt. Denn jetzt nur, ja, ja, da kommt die eine Hundertschaft mit ihren Pferden aus der Ebene herangejagt. Genau in die Lücke, in der Ragnars Flanke zerschlagen wurde. Schließt die Lücke, bricht weiter durch. Die feindlichen Horden reißen auseinander. Sie wenden dem Nil zu. Da kommt Ragnar mit seinen Männern, drängt vorwärts, drückt. Und jetzt unsere Bogenschützen. Theos, was für ein Schlaffen. Was ist mit Ragnar? Ah, er griff sich ein lediges Pferd. Er kommt. Aton, Meister. Du hast die Schlacht entschieden, Ragnar. Nein, Aton. Das war dein Sohn Juvas. Von 100.000 Feinden wird am Abend dieses Tages noch einer überleben. Und wir haben nicht viel mehr als 300 Mann verloren. Für mehr als 100 Jahre wird es in diesem Land keinen Krieg mehr geben. Die Götter werden es uns danken. Mit dieser Schlacht hatten Aufstieg und Glanz der atlantischen Kultur und Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, berichteten die ägyptischen Priester ihrem Gast Solon. Die Atlanter beherrschten mit ihren Schiffen das Mittelmeer und alle seine Inseln von den Balearen über Sizilien bis Kreta und Zypern. Atlantische Könige herrschten über Europa von Dänemark bis Italien und über Nordafrika von Marokko bis zum Nil. Es darf angenommen werden, dass sie auch in Amerika Kolonien hatten. Dann aber scheiterte das Machtstreben von Atlantis an einem kleinen Volk, das eine Göttin auf dem Boden des heutigen Griechenland gezeugt hatte. Und so mit dem unseligen Kampf gegen die Göttersöhne eines vorathenischen Volkes beginnt der zweite Teil der Geschichte. Der Untergang des Landes Atlantis. Fangt die zwei Fuchsstuten noch ein. Und ihr dort, holt mir den braunen Hengst. Juvas, was willst du mit den Stuten? Sie sind die Lieblingstiere deines Vaters. Und mit dem Hengst hast du auf der Rennbahn vor 2 Monaten das große Wagenrennen gewonnen. Treibt sie alle zusammen in die kleine Koppel. Es muss sein. Übermorgen sollen wir mit der ganzen Königsflotte wieder ins Mittelmeer auslaufen. Aber von den 120.000 Reitern und Pferden, die wir für den Kriegszug brauchen, sind noch keine 80.000 zusammen. Von den 1.200 Schiffen des Königs ist die Hälfte unbrauchbar. Von 900.000 Mann, die unsere Edlen in Nord und Süd für den Kriegszug zu stellen haben, sind nur die aus dem Norden vollzählig eingetroffen. Von den anderen kam gerade ein Viertel. Seit wann gehorchen unsere Edlen nicht mehr dem Befehl des Königs? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Vater tief erschüttert ist. In den 240 Jahren, die ich ihn kenne, gab es keine Minute, keine Sekunde, in der er nicht bereit gewesen wäre, sein Leben und alles daran zu setzen, einen Befehl des Königs oder eine Weisung der Götter auszuführen. Das Verhalten der anderen muss ihm unbegreiflich sein. Und er weiß dabei genau, wie sehr wir jeden Mann brauchen. Weil dieser Kriegszug härter werden wird als alle bisherigen. Wieso das? Sind es nicht die gleichen Erdenmenschen wie alle anderen, mit denen ihr bisher zu tun hattet? Nein, Mutter. Diesmal sind es keine Erdenmenschen, sondern Göttersöhne wie wir. Das ist es ja. Jeder der 60.000 Edlen des Landes hatte nach Aufruf durch den König 2 Pferde und Reiter, einen zweispännigen Streitwagen mit Pferden und Wagenlenker, mit Bogenschützen und Schleuderer, sowie zwei Schwerbewaffnete zu stellen. Die Atlanter, in deren Wälder Bananen wuchsen und Elefanten lebten, züchteten also bereits systematisch Pferde für den Kriegsdienst. In der Nacht jedoch, die sich nach dem Untergang von Atlantis über die fast menschenleere Erde legte, versanken auch die Kenntnisse über das Zusammenwirken von Mensch und Pferd, wie vergessene Spuren unter Schnee und Regen. Er wollte am Königskai mit dem Schiffsführer Ragnar das Laden der Pferde und den Streitwagen überwachen. Schon gut. Mach nur weiter hier. Ich finde ihn schon. Habt ihr nicht gehört? Ihr auf den Ohren liegenden, ihr Kinder der Faulheit und Dummheit? Lauf, lauf, lauf! Oh, du Grundgütiger, die Götter werden euch strafen. Sie werden euch blasende Füße machen, dass ihr nicht mehr wisst, wie ihr stehen sollt. Du da! Pass auf den Korb auf! Oder willst du, dass die Hühner alle in den Himmel fliegen, ha? Was soll der Himmel mit den vielen Hühnern, wo die Flotte Hunger leidet? Ach, also mach den Korb endlich zu und auf Schiff mit ihm. Weiter da, weiter, bleibt nicht stehen wegen der dummen Hühner. Ach, die Götter sollen euch Blasen schicken, aber nicht an die Füße, sondern dorthin, wo ihr nicht mehr sitzen könnt. Ach, haben wir doch. Komm schon über mit den Tampen. Hey, wartet, bis die Decken da sind. Den Pferden doch nicht einfach ein Tau unter der Brust durchziehen. Danke, Ragnar. Diese Erdenmenschen haben keine Ahnung, wie man mit Pferden umgeht. Vater, ist alles angekommen? Ich habe an Pferden, Wagen, Rindern und Schweinen geschickt, was ich auftreiben kann. Das ist mit dem Ladegeschirr achtern los. Vater, hast du gehört, was ich sagte? Ja, das habe ich, danke. Das achterliche Ladegeschirr ist unklar, Arthur. Ich bin froh, dass wir das übrige Schiff bis heute wieder klar bekamen. Das Ladegeschirr auszubessern, hätte noch einen Tag zusätzlich gekostet. Ragnar. Meister Arthon. Wie viele Schiffe haben wir bis heute Abend noch zusätzlich seeklar? Wenn Zimmerleute, Segelmacher und Schmiede heute noch mal durchhalten, haben wir bis zum Abend 12 weitere Schiffe. Das wären dann mit den bisherigen Schiffen der Königsflotte, mit meinen und den 20 Schiffen von der Westküste zusammen 897, 917, 929 Schiffe. Und statt 900.000 Mann haben wir bis jetzt 583.000 zusammen. Dazu noch die 8.000 unfreiwilligen Söldner vom Westkontinent. Also 591.000 Mann. Wie viel Streitwagen und Pferde? Genau 6.823 Streitwagen mit Bespannung und dazu 84.237 Reitpferde. Statt 120.000. Ich habe wirklich... Es war... Schafft die restlichen Pferde und Wagen an Bord! Außerdem erwarte ich, dass bis Anbruch der Dunkelheit auch der letzte Mann unter Deck bzw. auf Wache ist. Ich möchte, dass die Männer heute Nacht schlafen. Wir laufen morgen früh nach Tagesanbruch mit beginnender Ebbe aus. Die Heereszahlen, die Plato für die atlantische Streitmacht angibt, entsprechen Heereszahlen des 19. Jahrhunderts in einem Europa, in dem etwa 250 Millionen Menschen lebten. Bis dahin kannte man selbst im 30-jährigen Krieg nur Heere bis zu 100.000 Mann. Und ein Cäsar und ein Alexander der Große mussten ihre weltgeschichtlichen Schlachten noch mit 30.000 bis 40.000 Kriegern bestehen. Übrigens sagte Alexander der Große von sich, dass er in direkter Linie von den Königen von Atlantis abstamme. Da zu seinen Zeiten in Europa aber kaum mehr als 30 Millionen Menschen lebten, waren damals, 300 Jahre vor Christus, größere Heere weder aufzubringen noch zu ernähren. Stimmen Platos Heereszahlen? Dann gab es vor dem Untergang im Atlantischen Reich etwa so viele Menschen, wie fast 12.000 Jahre später, also etwa 1850, in Europa. Dann überlebten von 250 Millionen nur 1 Million Menschen jenen Weltuntergang, der sich nicht ganz vollendete. 929 Schiffe, Randa. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wie alt bist du, Jovas? 62 Sonnenjahre. Warum? Du bist für einen, der aus dem Blut der unsterblichen Götter stammt, noch reichlich jung. Ah, der Wind frischt auf. Das ist gut. Da kann die Flotte besser Kurs halten. Dann werden wir am Ziel sein. Noch einen Tag und eine Nacht. Wenn der Wind so bleibt, müssten wir beim nächsten Morgengrauen die Inseln, die dem Festland vorgelagert sind, liegen sehen. Die Fahrt verlief bisher gut. Die Götter sind auf unserer Seite. Wie können die Götter auf unserer Seite sein, wenn wir gegen Männer kämpfen sollen, die auf Seiten der Götter sind? Ich habe den König gefragt. Er sagte mir, welche Söhne welcher Götter und Göttinnen auch immer es sein mögen. Sie hätten sich zu beugen dem Willen der Könige von Atlantis. Nun denn, weiter im Namen der Könige. 929 Schiffe in einer Flotte. Hat es auf der Welt jemals so etwas gegeben? Ist das nicht einfach gigantisch? In Jahrtausenden wird man noch davon sprechen. Ja, ist ein schönes Bild. Frag deinen Vater. Ich schätze, er hat wie ich als junger Mann vor 300 Jahren den großen Königszug nach dem Land im Westen miterlebt. Damals gingen noch alle 1200 Schiffe des Königs in See. Das war ein Anblick. Segel rundum am Horizont, so weit du sehen konntest und wohin auch immer du sehen mochtest. Aber wer spricht heute noch davon? Möge Tyus uns beistehen, dass möglichst viele dieser Schiffe auch wieder den Weg in die Heimat finden. Wo ist mein Vater? Unten in der Kajüte. Er schläft. Das ist ein gutes Zeichen. Hör auf, Jovas. Mir wird bei so viel guten Zeichen allmählich bang. Es wehte ein günstiger Wind, der die Atlante ohne Schwierigkeiten südlich von Griechenland, die Straße von Kythera und dann auch die Inselgruppe der Kykladen durchqueren ließ. Dabei riss die riesige Flotte freilich in kleine Abteilungen auseinander und so misslang den Atlantern die Absicht, ihren Feinden vom Osten, vom Ägäischen Meer her, geschlossen in den Rücken zu fallen. Bei der Landung der ersten atlantischen Schiffe am Vormittag des nächsten Tages traten ihnen jenseits des Küstengebirges bereits die Heerscharen des Feindes entgegen. Nicht nur Plato, sondern auch die Sagen der alten Griechen berichten von dieser Schlacht zwischen Pindus und Olymp auf den Ebenen Thessaliens, von dieser Schlacht, bei der, wie die Sagen erzählen, Götter und Titanen miteinander rangen. U.S. Ihr Vater. Stoß mit deinen Reitern nach Süden vor. Du musst den Durchgang zwischen dem See und der Küste offen halten, damit die Männer aus den Schiffen, die dort im Süden landen, zu uns stoßen können. Ich habe von meinen 80.000 Reitern erst 10.000 an Land. Und 2.000 sind gleich beim ersten Entlastungsangriff in den riesigen Spießen der Feinde hängen geblieben. Sie rammen diese Spieße fest in den Boden, Mann neben Mann, und 12 Reihen hintereinander. Da kommt kein Reiter durch und keiner drüber weg. Ich weiß. Aber die 2000 fielen nicht umsonst. Ragnars erste Schwertkämpfer wären sonst gleich zu Beginn erdrückt worden. Wir haben erst 300 von unseren Schiffen am Strand. Der Rest kreuzt dort im Süden heran. Die Streitwagen? Wir können sie hier nicht an Land bringen. Vergiss sie. Sie können uns in den Bergen nichts nützen. Fort mit dir und den Reitern. Und bei Theos, holt mir die Schwertkämpfer und Reiter aus dem Süden her. Oder wir sind bis Mittag verloren. Bis zum Einbruch der Nacht hatte sich das Zahlenverhältnis der Heerscharen auf beiden Seiten ausgeglichen. Die Schiffe der Atlanter waren überall, wo die felsige Küste der Ägäis es erlaubte, angelandet. Der waldreiche Bergrücken des Pelion-Gebirges bot zum Entladen der Schiffe Deckung, aber er verhinderte den gewohnten Einsatz der Streitwagen und Reiter. Juvas! Ja, Vater? Komm hierher an das Feuer. Du hast genug getan heute. Mir ist nicht kalt, aber ich habe Hunger. Hier, nimm von meinem Brot. Danke, Aranda. Wie steht es mit deinen Reitern? Kaum Verluste, bis auf die von heute früh. Und wir haben die restlichen Pferde endlich über die Berge. Etwa 80.000 Mann sind beisammen. Die Streitwagen zu holen lohnt erst, wenn wir die Ebene gewonnen haben. Wenn wir die Ebene gewonnen haben, haben wir die Schlacht gewonnen. Dann brauchen wir keine Streitwagen mehr. Du hast einen Plan, Meister? Es gibt hier nur eine Lösung. Die Kampflinie zuerst so weit auseinanderzuziehen wie möglich, um dann aber an irgendeinem Punkt den Durchbruch zu erzwingen. Auf diesen schwachen Punkt können wir dann auch die Reiter ansetzen. Das heißt, unsere stärksten Waffen, die Streitwagen und die Reiter, kommen zum Teil gar nicht und zum Teil erst am Ende ins Spiel. Ich finde, wir sollten lieber heimkehren und uns was Besseres einfallen lassen. Der König besteht darauf. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe kein gutes Gefühl. Was ist dort für ein seltsamer Stern? Ja, der fiel mir vorgestern schon auf. Ich sah ihn zum ersten Mal vor einer Woche. Heute scheint er mir allerdings größer oder sehr viel näher zu sein. Ja, er ist näher als vorgestern. Den Eindruck habe ich auch. Ich beobachte ihn seit 2 Stunden. Er wandert eine ungewöhnliche Bahn über den Himmel. Er hat einen großen Kopf und aus diesem hellstrahlenden Kopf wächst ein langer Schweif, den er hinter sich herwehen lässt wie ein galoppierendes Pferd. Ich habe so etwas noch nie am Himmel gesehen. Und ich habe noch nie gehört, dass ein Sterblicher je so etwas gesehen hätte. Vielleicht ist es ein Zeichen der Götter, dass die wehenden Schweife unserer galoppierenden Pferde uns in Sieg bringen werden. Du immer mit deinen Zeichen. Ich wollte, es wäre ein solches Zeichen der Götter. Seit Menschengedenken bedeutet ein Komet am Himmel nahendes Unheil. Aber wie viele Jahrtausende reicht die Erinnerung der Menschen in Wahrheit zurück? Sicher hat es einmal eine Zeit gegeben, in der sich mit dem Stern, der einen feurigen Schweif hinter sich herzieht, keine konkrete Vorstellung, weder die von Glück noch die von Unheil verband. Eine Zeit, in der man dieses seltene und seltsame Himmelszeichen als etwas völlig Neues, Rätselhaftes empfand. Dann aber muss ein solcher Komet einmal ein Unheil über die Erde gebracht haben, ein Unheil, das für alle Menschen der Welt untrennbar und unmittelbar mit seinem Bild verknüpft war. Vielleicht also jene kosmische Katastrophe, an die sich die Wissenschaft heute von verschiedenen Richtungen aus herantastet und die etwa 10.000 bis 12.000 Jahre zurückliegen muss. Soll ich dich am Steuer ablösen, Vater? Nein. Wie geht es Ragnar? Er wird diese Fahrt wohl kaum überleben. Als er gleich in den Morgenstunden schwer getroffen wurde, da war mir, als sei unser ganzes Heer getroffen und könnte sich nicht wieder erheben. Mir ging es ähnlich. Obwohl ich mich erinnere, wie wir vor 10 Jahren fast noch Bedenken hatten, ihn, den Mann aus der Eisnacht des Nordens, als Steuermann aufzunehmen. Und nun wurden er und seine Bootsleute unsere treuesten und tapfersten Gefährten. Auch Yusuf diente mir treu, mehr als 30 Jahre, obwohl er nur ein Erdenmensch aus dem Land am Nil war. Ich weiß noch, dass ich dachte, das ist kein gutes Zeichen. Eben als er dir die Nachricht von der Ankunft unserer 2 Könige brachte, traf ihn der fehlgeleitete Pfeil eines unserer eigenen Bogenschützen. Er war wenigstens sofort tot. Wenn die beiden Könige mit ihren Männern nicht gewesen wären, ich glaube, keiner von uns wäre zu unseren Schiffen zurückgekommen. Auch so kehren weniger als die Hälfte der Schiffe heim. Und kaum ein Drittel der Männer. Keines unserer Pferde. Die Götter wollten uns strafen. Asson. Ja, o Herr, der bin ich. Du kennst mich noch? O Herr, wer dich einmal gesehen hat, der vergisst dich nicht. Dich, Theus, Vater der Götter. Hast du Zeit? Es gibt hier nichts, was keine Zeit hätte. Ich sah nur eben nach dem Vieh und nach dem Zustand der Weidezäune. Auch wenn es seit vielen Jahren mein Beruf ist, des Königs Schiffe über die Meere zu führen, zwischendurch tut es doch einmal gut, auch im eigenen Haus nach dem Rechten zu sehen. Nun, wenn du mit Vieh und Weidezäunen zufrieden bist, dann möchte ich, dass du mit mir nach Asgard fährst. O Herr, das darf ich nicht. Du weißt, es ist uns in diesen heiligen Tagen des Stieropfers verboten, Asgard, das Land der Götter und Könige, zu betreten? Ich weiß. Die heiligen Tage des Stieropfers. Die 10 Könige sind zusammengekommen, zu raten und zu richten. Aber das kümmert uns heute nicht. Wenn du es so willst, o Herr. Ja, das will ich. Steig ein. Ho! Ho! Wir werden die Könige nicht stören. Sie sind im Tempel des Poseidon oder Posites, wie die Männer im Norden sagen. Das Stieropfer ist die heiligste Handlung der Könige, o Herr. Ja, das ist es aber. Es hat auch seinen recht praktischen Zweck. Ich sehe, es bedrückt dich noch immer, dass du heute am Tage des Stieropfers gegen das Gebot die geweihte Grenze Asgards überschreiten sollst. Verzeih mir, o Herr. Achte die Gesetze weiter wie bisher, Asson. Aber beim Stieropfer gibt es nichts, was du entweihen könntest, indem du mir folgst. Du schenktest mir viel Vertrauen, o Herr. Ich danke dir. Schon gut. Wir sind übrigens da. Oh. Der Tempel des Himmels? Ja, die Sternwarte. Komm mal rein. So, sieh dich um. Kannst du erkennen, was auf diesen Karten aufgezeichnet ist? Ich bin Schiffsmeister des Königs, o Herr. Das wäre wohl schlecht, wenn ich die Sternbilder unseres Universums nicht erkennen könnte. Dann schau hierher. Kennst du das auch? Das muss der neue Stern mit dem Rossschweif sein. Wir sprachen nachts auf dem Schlachtfeld über ihn. Es ist dieser Stern. Wir nennen ihn Komet. Und hier ist seine Bahn, wie sie normal verlaufen könnte. Sie führt sehr dicht an der Erde vorbei. Und jetzt schau dir das an. Das sind die Positionen von Sonne, Venus und Mond. Wohl in diesen Tagen des Frühsommers. Ja, und nun lege die beiden Pläne übereinander. Na, fällt dir etwas auf? Ja. Wenn dies die Bahn des neuen Sterns ist, dann führt sie in der Art durch den Anziehungsbereich der Sonne, dass hier eine Abweichung von der ursprünglichen Bahn erfolgen muss. Richtig. Er kommt dadurch hier, das müsste diese gestrichelte Linie sein. Nun? In die genau gleichgerichtete Beeinflussung durch die Venus. Und somit fehlt jetzt nur noch ein kleiner Ruck. Hier! Die Anziehungskraft des Mondes, er steht genau an der entscheidenden Stelle. Um den Stern in die Anziehungskraft der Erde einschwenken zu lassen. Oh mein Gott. Das alles lenkt ihn direkt auf die Erde zu. Dann wollen wir uns mal die Erde genauer ansehen. Wie steht sie denn beim Eintreffen des ungebetenen Besuchers? Das ist so nicht festzustellen. Ich kenne weder seine Bahngeschwindigkeit noch seine Masse Und demzufolge auch nicht die Zeit, zu der er auf die Erde auftreffen wird. Das alles kann ich dir sagen, Asson. Es ist ein Himmelskörper von etwa 10 Kilometer Durchmesser, dessen Geschwindigkeit im All ihn in genau 22 Tagen bis zur Erde bringen wird. Wenn er die Bahn so durchzieht, wie wir es eben auf der Karte berechnet haben, dann wird er am 5. Tag des 6. Monats in diesem Jahr, 3 Stunden bevor die Sonne bei uns ihren höchsten Stand erreicht hat, die Erde treffen. Dann trifft er am 5. Tag des 6. Monats? Warte, oh Herr, da steht die Erde 3 Stunden vor dem höchsten Sonnenstand. Dann trifft er Aslantis. Nun, es wird sich wahrscheinlich etwas verschieben. Ich lasse zurzeit noch berechnen, wie viel die Bremswirkung der Atmosphäre ausmacht und welche weiteren bremsenden oder beschleunigenden Faktoren bei diesem Kurs zu berücksichtigen sind. Ersten Schätzungen nach dürfte eine Differenz von 2 zusätzlichen Stunden herauskommen. Das würde bedeuten, der Himmelskörper erreicht die Erde etwa 1 Stunde vor dem Höchststand der Sonne. Dann würde er etwa hier im Westen in das Aslantische Meer treffen. Ja, mit einem Gewicht von etwa 1 Billion Tonnen und einer Einschlagswucht, die bis in das Erdinnere durchschlägt. Und das lässt sich nicht verhindern? Nein, das nicht. Aber es lässt sich vielleicht verhindern, dass alles verloren geht, was wir geschaffen haben. Wenn jedoch die Erde diese kosmische Katastrophe übersteht und Leben erhalten bleibt, dann sollten auch Familien wie deine überleben. Das ist der Grund, weshalb ich dir dies alles zeigte. Du glaubst, es gibt eine Hoffnung, o Herr. Es gibt eine Hoffnung. Aber nicht für Aslantis. Geh auf das Meer. Nimm das stärkste und größte Schiff, das du hast. Bau die Ruderbänke aus und mach alle Luken dicht. Verkürze den Mast. Sieh zu, dass du ein starkes Sturmsegel anschlagen und das Schiff von einem Raum unter Deck aus steuern kannst. Und dann hol alles an Bord. Deine Familie, dein Gesinde, deine Schiffsknechte, Lebensmittelvorräte für viele Wochen, Schweine und Rinder, Früchte. Und unsere Pferde? Ja, nimm auch ein paar Pferde. Aber es dauert Tage, bis ich mit allem fertig bin. Du hast von heute an gerechnet 10 Tage Zeit. Wenn du dann den Hafen verlässt und stetig nach Westen segelst, dann stehst du 12 Tage später etwa 500 Kilometer vor der Ostküste des Mittleren Meeres. Wenn dich dort die Flutwellen aus dem Aslantischen Meer im Westen erreichen, sind sie 4-mal gebrochen. Und es besteht die Chance, dass sie euch nicht zerschmettern. Der Wind steht günstig. Was wird mit all den anderen, die hier zurückbleiben? Wenn überhaupt, werden nur wenige überleben. Ich möchte, dass Familien wie deine dazugehören. Aber schweig über das, was du jetzt weißt. Sprich zu niemand darüber. Eine Panik hilft keinem. Was wir retten können, werden wir zu retten versuchen. Werden wir dich wiedersehen, o Herr? Sei ganz sicher. Tu, was ich sage. Überleb die Katastrophe und wir werden uns irgendwann, irgendwo wiedersehen. Ich werde machen, was du mir aufgetragen hast. Du hast beim letzten Kriegszug deine besten Pferde verloren. Nimm den Wagen mit den Pferden, die draußen stehen. Sie gehören dir. Oh, Herr. Nimm es als Zeichen, dass ich von eurem Weiterleben überzeugt bin. Und jetzt geh. Ich habe hier noch eine Menge zu tun. Danke. Die Sonne wird schwarz, es sinkt die Erde ins Meer, vom Himmel fallen die hellen Sterne, es sprüht der Dampf, der Spender des Lebens, den Himmel beleckt die heiße Lohe, So sieht Odin den Weltuntergang der Überlieferung der Edda. Und die Bibel sagt, also ward vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und auf das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel. Das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah, sagt die Bibel, blieb übrig und alles, was mit ihm in dem Kasten war. Über die gischtenden Fluten hinweg hoben sich nach vielen Tagen die Gipfel des Ararat und des Kaukasus. Für Ason, den Mann aus Atlantis, begann hier ein zweites Leben.